So, ihr Lieben, ich möchte mit euch ja gerne eigentlich noch am Aschermittwoch eigentlich noch was Lustiges singen, aber ich erlaube mir noch bei dem nächsten Lied doch nochmal auf die politische Grundlage zu kommen. Was wird sein in ein paar Jahren? Und ich habe das große Glück, doch mit meinem doch langsam auch grau werdenden Haupt, zu den Menschen zu gehören, die jugendlich genug geblieben sind, dass auch in Budapest 60 Kilometer den Berg hochkratzeln können, jugendlich genug immer noch, also auch die Treppe im Sprung zu nehmen, aber alt genug, eigene Erfahrungen zu haben. Und damit bin ich durch vielen Älteren, die manchmal, ich gucke mich manchmal auch bei meinen älteren Kameraden so um, denke ich mir, mein lieber Freund, da kommt mir vor, wie, als wenn hier Grufti treffen ist. Ich meine auch geistig Grufti, weil viele die Lebendigkeit nicht mehr haben, auch mal um die Ecke zu denken. Und wenn man älter wird, wird man manchmal auch so ein bisschen, naja, schwieriger. Opa wurde immer schwieriger, ja. Und ich hoffe, ich werde unangenehm, aber nicht schwieriger. Und, aber wenn man dann noch eigene Erfahrungen hat, das können junge Menschen natürlich so nicht haben. Denn liest man nicht irgendwas im Internet, dann weiß man, dass man Dinge erlebt hat. Wenn ich sehe die Stadt, in der ich groß geworden bin, Wolfenbüttel, wo der Jägermeister gebraut wird, wo ich mich jedes Mal frage, wer säuft das ganze Zeug eigentlich, was da rausgefahren wird mit den Containern. Aber wenn ich sehe, dass da vor 40 Jahren in der Schule 2 Ausländer waren, heute habe ich dort also Krisengebiete mit 40%. Wenn ich sehe, dass damals in der ersten Fußgängerzone der Bundesrepublik Deutschland, da war Einzelhändler neben Einzelhändler. Heute komme ich da durch, da ist nur eine Kette neben der anderen Kette und zig Geschäfte stehen leer. Wenn ich also jetzt mal nur mal die Stadt, in der ich groß geworden bin, die ich wirklich beurteilen kann, sehe, was hat sich da in 40 Jahren getan? Und dann frage ich mich nur, wo sind wir denn in 5 oder 10 Jahren? Da bekommt man Sorge. Und die Sorge ist ja soweit auch berechtigt, wenn man nicht nur an sich denkt, weil ich kenne diesen netten Spruch von den älteren Kameraden, ja, für mich reicht es ja vielleicht gerade noch, das nützt meinen Kindern gar nichts. Und ich habe mich Kindern in die Welt gesetzt, damit sie irgendeinen Scheißleben dann vor sich haben. Dummerweise werden sie es wahrscheinlich dank Frau Merkel und ihrer Genossen also auch vor sich finden. Aber ich habe eine Vaterpflicht. Und die Vaterpflicht ist ja nicht nur ein paar Kinder in die Welt zu setzen, sondern ihm irgendwas mit auf den Weg zu geben. Und ich bin langsam wirklich gezwungen, ihm mitzuteilen, ihr habt einen Kampf vor euch. Ob ihr wollt oder nicht. Denn wenn die demografischen Zahlen, die uns ja wirklich also hier erschlagen, wenn ich also, ich nehme nochmal Hof an der Saale, wo ich jetzt lebe, wenn ich von 10 Kindern wegen, die mir in der Stadt Hof an der Saale, da wo Sachsen, Thüringen in Bayern zusammenstoßen, wenn von denen 9 Migrationshintergrund haben und 8 von denen haben ein Kopftuch, dann weiß ich, wie die Grundschule in ein paar Jahren aussieht. Da muss ich gar nicht groß rechnen. Und dann denke ich mir, da wird sich hier vieles ändern. Da bin ich ja gespannt, wer denn also gewisse Geschäfte noch mit gewissen Leuten machen will, wenn die doofen Deutschen ausgestorben sind. Das wird interessant werden. Und darum dachte ich mir, das solltest du vielleicht auch musikalisch versuchen, mal aufzuarbeiten. Also möchte ich euch noch mit einem Lied ganz kurz abholen. Es ist ein unangenehmes Lied. Aber ich glaube, ich liege damit nicht ganz verkehrt. Das Lied heißt, was wird sein in einem Jahr? Und ich habe es mir durch den Kopf gehen lassen in einer Nacht, wo ich neben dem Kinderbett gewacht habe. Was wird sein in einem Jahr? Nur ganz am Rande, es gab mal in den Schlager in den 60er Jahren, ja, im Jahr 2500, was wird sein, da gab es sogar Schlagermusik drüber. Das ist aber kein Schlager, das ist wahrscheinlich die bundesrepublikanische Gegenwart und vielleicht die Zukunft. Was wird sein in einem Jahr? Was wird sein in einem Jahr, wenn die Zeitungen weiter schreiben, alles wird weiter gut hier bleiben. Was wird sein, ja, was wird sein? Was wird sein in 2 Jahren, wenn Vernunft weiter von dannen geht, wenn der Anstand nicht mehr besteht? Was wird sein, ja, was wird sein? Was wird sein in 3 Jahren, wenn Frau Kanzler mit offenen Türen Millionen will weiter zu uns führen? Was wird sein, ja, was wird sein? Was wird sein in 4 Jahren? Werden wir es noch immer wagen, alles ist gut noch laut zu sagen? Was wird sein, ja, was wird sein? in 5 Jahren, wenn die Kinder aus der Schule kommen, ausgeplündert und benommen. Was wird sein, ja, was wird sein? Was wird sein in 6 Jahren? Eine Schachtel Lucky Zigaretten kostet 10 Euro, wollen wir wetten. Was wird sein, ja, was wird sein? Was wird sein in 7 Jahren? Die Automaut uns das letzte nehmen, die Steuerschraube weiter drehen. Was wird sein, ja, was wird sein? Was wird sein in 8 Jahren? Die Mannschaft im Fußball ist noch bunter, die Nation geht weiter den Bach hier runter. Was wird sein, ja, was wird sein? Was wird sein in 9 Jahren? Anschläge mit 50 Toten sind längst schon Alltag geworden. Was wird sein, ja, was wird sein? Was wird sein in 10 Jahren? Ganze Stadtteile, No-Go-Ghetto. Geh nie dorthin, so ist das Motto. Was wird sein, ja, was wird sein? Was wird sein in 15 Jahren? Du mauerst dich dann langsam ein, dein Heim wird eine Festung sein. Was wird sein, ja, was wird sein? Was wird sein in 20 Jahren? Der Muezzin-Phantome schreit, das Kopftuch für die Frau, es liegt bereit. Was wird sein, ja, was wird sein? Was wird sein in 30 Jahren? Arabisch, Englisch, unsere Sprache, Deutsch ist nicht mehr hier die Sache. Was wird sein, ja, was wird sein? Was wird sein in 40 Jahren? Alibabas Atomwaffenkräfte sammeln all die letzten weißen Reste. Was wird sein, ja, was wird sein? Was wird sein in 50 Jahren? Endlich ist es ganz geschafft, Europa hat sich abgeschafft. Das wird sein, ja, das wird sein. Was wird sein in naher Zukunft? Untergang oder Vernunft? Es liegt auch in deiner deutschen Hand, Merkel oder Heimat, ein Vaterland. Manchem ist es heute noch scheißegal, was da kommt und was da ist, doch morgen es auch ihn dann trifft. Das wird sein, ja, das wird sein. 1000 Jahre sind ein Tag, die Erde wird sich weiter drehen, wird ohne dich ganz gut bestehen. Was wird sein, ja, was wird sein? Soll's das sein, ja, soll's das sein? Das darf nicht sein, das darf nicht sein, dann steh doch auf! Ich hoffe, dass diese Zukunft so nicht eintritt. Und vielleicht auch vieles manchmal auch nicht gedacht. Vielleicht etwas Positives und dann wollen wir ein paar lustige Sachen zum Besten geben. Etwas, was mir immer noch wieder Mut macht, ich hoffe auch vielen anderen auch. Hätte man, wir waren heute in der Ausstellung, hinten unser Freund mit mir, hätte man 1913 gesagt, schaut mal, diese wunderschöne, sag mal, Parade unserer preußischen Armee hier im Gebiet. Klasse. Hätte man gesagt, pass mal auf, in 10 Jahren sitzen hier Negroide, Besatzungstruppen, und da ist vom preußischen Kaiser überhaupt nichts mehr zu sehen hier. Hätte man gesagt, Junge, komm mal langsam wieder runter. Hätte man 1923 gesagt, beim Marsch auf die Feldherrnhalle, in dem Kugelgewirr der bayerischen Polizei, die da vorne gerade wegläuft, der ganz vorne läuft, ja, das wird in 10 Jahren euer Kanzler sein. Hätte man gesagt, Junge, du warst ja eine Vollmeise. Hätte man 1936 gesagt, als die Olympia-Mannschaft der Franzosen ins Stadion einmarschierte, war es nun der europäische Gruß, war es jetzt der olympische Gruß oder war es der deutsche Gruß? Wir konnten darüber streiten. Aber sie ging so mit einem offenen rechten Arm an der Tribüne vorbei. Hätte man gesagt, in 10 Jahren, da wären hier Abertausende von deutschen Frauen, von sowjetischen, ja, Soldaten teils Tode vergewaltigt und etliche werden es gar nicht mehr erleben diesen Tag. Dann sagt ihr, was, wo glaubst du denn dran? Hätte man 1961, ja, als man die Grenze endgültig dicht gemacht zwischen BRD und DDR, wo auf alles langsam geschossen wurde, hätte man gesagt, pass mal auf, es dauert jetzt knapp ein Vierteljahrhundert Und dann bricht dieser kommunistische Wahnsinn einfach in sich zusammen. Dann wird gesagt, Joba, was, um was denkst du denn? Also nichts ist so beständig in der Geschichte wie die Veränderung, die man gar nicht manchmal so planen kann. Denn wenn wir es planen könnten, dann wären wir alle Lotto-Millionäre wahrscheinlich am nächsten Wochenende. Ja? Das wissen wir leider nicht. Aber wir können vieles ahnen. Und ich habe immer noch Hoffnung, dass in diesem Volke Menschen, die persönlich betroffen sind, vielleicht durch die persönliche Betroffenheit irgendwo mit dem Arsch wieder hochkommen. Und mancher braucht vielleicht wirklich erst diese persönliche Erfahrung. Und darum möchte ich auch noch mit der Politik jetzt, und dann kommt das lustige Lied mehr, ja, nochmal ein Zitat von Martin Luther bringen. Martin Luther sagte, lieber Gott, schick uns eine gerechte Pest. Ja? Ja? Eine gerechte Pest und einen gerechten Krieg, dass wir nicht an unserer eigenen Art langsam vorhin vegetieren und verwesen. Ja? Damit meint er auch seine Landsleute, die durchaus auch schon Schaden gehabt haben, ja, aus seiner Zeit. Ich weiß ja, was er heute sagen würde. Ja? So. Aber es gab damals das dritte Geschlecht noch nicht. Ja? So. Und darum, liebe Freunde, komme ich nochmal zurück in eine Zeit, in der ich umgucke, sehe ja viele Ältere hier, ja? Die sind sogar noch älter als ich, man soll es nicht glauben. Ja? Und darum dachte ich mir, wie war das eigentlich noch gestern? Und ich möchte, wenn mich heute einer fragt, ihr Nazis übt fleißig neues 33, sei ja stimmt, 1833, damit also 1848 bei Zinn der Revolution ist, und dann kann ich kräftig mitdreschen. Ja? Ich wäre schon dankbar, wenn ich allein noch mal die Schule, trotz Mengenlehre, der 70er, 80er Jahre hätte. Da wäre ich fürs Erste total zufrieden. Ja? Nochmal Willy Schwabes Rumpelkammer auf DDR1 am Montagabend ab 20 Uhr. Und dann kann ich auch bei Suttel-Ehe danach wieder abschalten. Ja? Da wäre ich zufrieden. Heute habe ich Suttel-Ehe 24 Stunden auf allen Kanälen. Ja? Also es hat sich ja vieles geändert und nicht zum Besseren. Aber damals, als wir noch jung waren, also jung und knackig, also wir sind jung geblieben und knackig. Ja? Und darum, wir haben noch Lieder gelernt in der Schule, die sogar Lieder waren. Und ich möchte mit euch jetzt ein ganz böses Nazi-Lied singen, ja, die wir in der Schule noch gelernt haben. Ja, ich habe mal nachgeguckt, das ist gar kein Kinderlied. Ich habe zum ersten Mal jetzt ein Liederbuch gefunden von 1934, nämlich ein Soldatenliederbuch. Boah! Ja, und darum, das macht das Lied auch viel sympathischer. Ja, also darum, viele kennen es wahrscheinlich. Es handelt nämlich vom Zustand von weiblichem und männlichem Geschlecht, ohne das dritte Geschlecht. Ja, und die trafen sich im Wasser. Ja, das wäre eine feuchte Angelegenheit. Ja? Und darum dachte ich mir, sing's nochmal, vielleicht kennst du noch viel. Das Lied heißt In einem Haarung Jung und Strillen, ja? Oder Jung und Stramm, ja? Also wo sie eine Flunder drin verliebt hat. Kennt das Flunderlied noch? Wurden am Fisch gegessen, jetzt singen wir vom Fisch, ja? So. In einem Haarung Jung und Stramm, 2, 3, 4, sit, da, da, der Lalala, der auf dem Meeresgrunde schwamm, 2, 3, 4, sit, da, da, die Allala, verliebte sich, oh Wunder, neue Flunder, neue Flunder, verliebte sich, oh Wunder, neue Flunder. Der Arm sprach, du bist verrückt, 2, 3, 4, sit, da, da, die Allala, du bist mir viel zu glatt gedrückt. 2, 3, 4, sind da, da, tiralala, rutsch mir die Gurke runter. Neue Flunder, rutsch mir die Gurke runter. Neue Flunder, da stieß die Flunder auf den Grund. 2, 3, 4, sind da, da, tiralala, wo sie den goldenen Rubel fand. 2, 3, 4, sit, da, da, tiralala, ein Goldstück von 10 Rubel. Oh, welchen Jubel, oh, welchen Jubel, ein Goldstück von 10 Rubel. Oh, welchen Jubel, da war die olle Schrolle reich. 2, 3, 4, sit, da, da, tiralala, da nahm der Haarung sie sogleich. 2, 3, 4, sit, da, da, tiralala, denn so ein alter Haarung, der hat Erfahrung, der hat Erfahrung, denn so ein alter Haarung, der hat Erfahrung. Und die Moral von der Geschichte, 2, 3, 4, sit, da, da, tiralala, verlieb dich in den Haarung nicht. drei, vier, sitta-da, iralala. Denn so ein alter Harum, der hat Erfahrung. Denn so ein alter Sasta hat manche Laster im Lieden. Damit es nicht heißt, beim Rennige singt man immer so böse Nazi-Lieder. Nein, ich möchte jetzt mal darauf zurückkommen. Also, ich bin ja großer Freund von deutscher Schlagermusik. Auch die vor 33, auch die nach 33 und die nach 45, ja? So, weil Schlager drücken vieles wirklich sehr volkstümlich aus. Und so möchte ich euch jetzt von einem Sänger ein Lied singen. Dieser arme Mensch hat sich Jahrzehnte um die deutsche Sprache wirklich verdient gemacht und sich durchgekämpft. Ja? Und er hat Schallplatten besungen, unendlich. Er ist in zig Sprachen erschienen. Aber wenn ich durch Deutschland gehe, dann kennt man von ihm nur ein Lied. Ja? Und das Tolle ist, es ist das bekannteste deutsche Gegenwartslied. Und es handelt von einem, von einer Geschichte, die ist also unglaublich oft dementsprechend, also auch in fremde Sprachen übersetzt worden. Und darum möchte ich euch abholen, denn ich lebe ja nahe an der Grenze zur Böhmischen Republik. Da möchte ich euch dieses Lied wieder auf den Weg geben. Und alle jungen, älteren Omas und Opas müssen es genau zuhören, denn das wird eines Tages abgefragt. Und seid dankbar, dass wir das noch singen und nicht von Alibaba und 40 Räubern. Ja? So. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, eine Biene sehr bekannt, und er sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya, kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was dir gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya, diese kleine freche Biene Maya, Maya, alle lieben Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, erzähl uns von dir. Wenn ich an einem schönen Tag durch eine Blumenwiese geh und kleine Bienen fliegen seh, an eine, die ich mag. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya, kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt, zeigt uns das, was ihr gefällt. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya, kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya, alle lieben Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, erzähl uns von dir. So, und damit kommen wir jetzt zu einer besonderen Art, und ich finde es unglaublich gut, dass mein Lieblingsrechtsanwalt aus dem Saarland jetzt dabei ist, denn ich weiß, jetzt kann mir nichts passieren, denn spätestens, wenn jetzt böse Ausdrücke kämen, würde er wie eine Rakete hochgehen, einmal eine V2 durch den Raum fliegen und wirklich im Grund und Boden bearbeiten. Und darum dachte ich mir, wenn sowas Gutes dir passiert, das ist doch ein tolles Liedchen wert. Ja? Und darum möchte ich mit euch noch mal jetzt mal als Deutschland, wir reden es von der Bundesrepublik, ja? Als Deutschland nicht so bekloppt war wie heute, als selbst bei der Bundeswehr es noch Soldaten gab. Nur eine kleine Geschichte. Ich lebe ja an Hof an der Saale, besser bei Hof an der Saale. Ja? Man so sagt immer, sich Hof, das ist doof an der Saale. Ja? Aber doof ist eigentlich, Doofland ist eigentlich überall. Ja? So, und da haben wir nur eine Kaserne. Die Kaserne ist die General-Hüttner-Kaserne gewesen. Die wurde erst Anfang der 80er Jahre zur General-Hüttner-Kaserne erklärt. Die ist so mit 36 gebaut worden. Und General Hüttner war auch Kommandant dieser Kaserne, war sogar ein Hofer Landsmann. Ja? So, und der hat auch einen Krieg überlebt, so. Und dann hat man gesagt, Mensch, also Anfang 80er Jahre, wir reden nicht irgendwie von ganz weit hinten, doch, den können wir eigentlich auch diese Kaserne nach ihm benennen. Ja, bis vor einigen Jahren haben wir festgestellt, der war ja bei der Wehrmacht. Und das geht noch gar nicht. Und der hat auch nie mal irgendwie bei Widerstandskämpfern dabei gewesen. Der war nur Soldat. Weder positiv noch negativ. Und das ist inzwischen auch schon negativ. Also heißt die jetzt Oberfrankenkaserne, ist ja ganz klar. Und seitdem ich jetzt das weiß, habe ich mal darauf geachtet, ob mir in der Stadtbild von Hof an der Saale neben Alibaba und den 40 Räubern auch ab und zu mal ein Soldat entgegenkommt. Und man soll sich glauben, vor kurzem traf ich den ersten Soldaten, der so ging wie ein Soldat. Also nicht jetzt so die Uniformträger, ja, keine Arschnerhose, hier Vollbärte wie Alibaba, sondern richtig von, ich sag's so von hinten, männlicher Gang. Gerader Schritt, denk, boah, endlich mal ein Soldat, Wahnsinn. 10 Minuten später traf ich Soldaten wieder, war da Sparda-Bank, zog da abdem seine Karte durch. Es war übrigens Frau Unteroffizier und sie war Asiatin, ja. Da denke ich mir, es ist alles viel schlimmer, als du glaubst, ja. Es bringt nicht zu sagen, lächle, es könnte schlimmer kommen. Du lächelst den ganzen Tag, alles wird trotzdem schlimmer, ja. Und darum dachte ich mir, wir sollten nochmal auf die Zeit zurückkommen, als die Bunte, wir noch nicht das dritte Geschlecht, Divisionskommandeure, die haben Bärte, bis hier sehen sie aus wie Männer, darunter tragen sie Röcke und haben dann dienstmäßig sogar Stöckelschuhe. Das haben wir bei der Bundeswehr inzwischen alles, ja? Divisionskommandeure als Transe, klasse. Also ich muss sagen, da würde ich gerne mitkämpfen. Ich muss sagen, da hat es die Taliban wirklich leichter durchzugehen, ja? Also die können wahrscheinlich, wenn die bekämpft, durch Lachen, ja? Die lachen sich tot über uns, ja? Ist auch eine Möglichkeit, die brauchen gar keine Gewehre mehr, ja? Wir schicken alle Transen nach vorne, die kippen automatisch und latschen, ja? So, jetzt aber, weshalb sage ich das? In der Bundeswehr gab es sogar Lieder, die sind in der Truppe entstanden und wurden in der Truppe weitergegeben. Ja? Und die habe ich sogar noch kennengelernt. Ja. Und da möchte ich euch mit euch mal ein Liedchen singen. Es handelt mal ausnahmsweise aus einer Zeit. Kennt ihr noch Wenke Mühre? Ja, ja. Er hat einen Knall. Rotes Gummiboot. Genau, aus der Zeit kommt das Lied. Und hättet ihr gewusst, dass übers große Meer keine knallroten, sondern schwarze Gummiboote kommen, auch einschließlich der Besatzung, die drauf ist, ja, die hat ganz andere Lieder wahrscheinlich gesungen in den 60ern. Und ich weiß, das ist hart dran, aber das ging gerade noch so, ja. Und das Lied handelt jetzt von einem Gummiboot, nicht von, also von Afrika nach Europa, sondern von einem Gummiboot von Europa nach Afrika. Ja, back to the roots, ja. So, und das könnt ihr jetzt mit mir gemeinsam singen. Und immer wenn das böse Lied später das Wort kommt, da geht es um eine kleine dunkelpigmentierte Minderheit, zurzeit noch Minderheit in Deutschland, da singe ich dann auch nicht Neger, ich singe Nana. Weil Nana ist politisch korrekt. Ja? Also bitte lasst uns politisch korrekt Nana singen. Und was ihr denkt, wie schwarz sie sind, ob Roberto Blanco dunkler, das ist doch eure Angelegenheit. Wir sind ja in der Demokratie, ne? Kann jeder denken, was er will. Ja? Aber nicht sorgen. Ja? So. Also wir singen jetzt das Lied vom Gummiboot nach Afrika. Wir kaufen uns ein Gummiboot, her, her, ho! Wir kaufen uns ein Gummiboot, her, her, ho! Ihr habt begriffen, es wird wiederholt, ja? Und es ist ganz einfach, eine einfache Melodie geht ins Ohr, also ähnlich wie damals dementsprechend Hölle, Hölle, Hölle, kann jeder mitmachen, ja? So, geht auch ohne große Franzbrände und ohne so einen Buschel, ja? Und, ja, und dann kommt her, her, ho! Das ist gerade doch politisch vertretbar, ja? Nicht heil, sondern heraho. Das geht noch, ja? So, und das versuchen wir jetzt mal gemeinsam. Ihr dürft sogar mitmachen, ja? Also, ich fange von vorne mal an und es sind ein paar Strophen, es wird lustig werden, ja? Also. Wir kaufen uns ein Gummiboot, hea, hea, ho. Wir kaufen uns ein Gummiboot, hea, hea, ho. Was macht man mit dem Gummiboot, hea, hea, ho. Was macht man mit dem Gummiboot? Hea, hea, ho! Wir fahren damit nach Afrika. Hea, hea, ho! Wir fahren damit nach Afrika. Hea, hea, ho! Was macht man denn in Afrika? Hea, hea, ho! Was macht man denn in Afrika? Hea, hea, ho! Wir kaufen uns ne Nanna-Frau, hea, hea, ho! Wir kaufen uns ne Nanna-Frau, hea, hea, ho! Was macht man mit ner Nanna-Frau, hea, hea, ho! Was macht man mit ner Nanna-Frau, hea, hea, ho! Wir gründen einen Nanna-Stamm, hea, hea, ho! Wir gründen einen Nanna-Stamm, hea, hea, ho! Was macht man mit dem Nanna-Stamm? Hea, hea, ho! Was macht man mit dem Nanna-Stamm? Hea, hea, ho! Wir machen daraus Büchsenfleisch. Hea, hea, ho! Wir machen daraus Büchsenfleisch. Hea, hea, ho! was macht man mit dem Büchsenfleisch? Her, her, ho, was macht man mit dem Büchsenfleisch? Her, her, ho, das verkaufen wir der Bundeswehr. Her, her, ho, verkaufen wir der Bundeswehr. Her, her, ho, was macht man mit einer Bundeswehr? Her, her, ho, was macht man mit einer Bundeswehr? Her, her, ho. Wir scheißen auf die Bundeswehr, hea, hea, ho. Wir scheißen auf die Bundeswehr, hea, hea, ho. Wir scheißen auf die Bundeswehr, hea, hea, ho. Wir scheißen auf die Bundeswehr, hea, hea, ho. War das schon Beleidigung vom Staat und seiner Symbole? Oh, geht gerade noch so, ja, ja. Die Bundeswehr ist kein Symbol. Die Bundeswehr ist ein Zustand, ja. Ja. So, oh. Und jetzt wird es auch mal Zeit, ja. Immerhin ist ja hier Preußen und Bayern nah beieinander. Man glaubt gar nicht, wie eng die zusammen können. Da glauben ja viele, da sind von Nord-Süd endlose Mengen dazwischen. Da leben irgendwelche Anhalter, also Anhaltiner oder irgendwelche Franken. Gar nicht wahr. Du kommst hier ins Saarland und da sind Bayern und Preußen dicht beieinander. Klasse, ja. Dann dachte ich mir, du müsst auch mal ein bayerisches Lied singen. Ich habe euch eins mitgebracht, das passt immer gut hier, ja, zum Aschermittwoch, da ist ja alles vorbei, nur diese Scheiße draußen, die geht nicht in zwei, ja. So, Alter. Wir fangen mal an und auch da weiß jeder sofort, da kommt ein Kehrreim. Kehrreim ist das deutsche Wort für das französische. Ja, da könnt ihr kraftvoll mitmachen, ist also ganz einfach. Ihr müsst nur davor die Froschschenkel aus dem Gesicht nehmen, dann klappt das besser. Ja, das Lied heißt, aber unser einer, der haut nix. Das ist also nicht das Lied von das, wenn erstmal Alibaba da ist mit seinen 40 Räubern, sondern dass der Zustand jetzt schon da ist, ja, also. Aber unser einer, der hat nix. Ja, das müsst ihr mitmachen. Schön ein bisschen mitbetonen, aber unser einer, der hat nix. Ja, also nicht nix, das ist so einfach, das brauche ich nix. Ja, also da kommt von hinten noch so eine in den Nacken rein. Nix. Ja, so, das, und das ist dann bei Juvarisch. Ja, so, ja, ja. Fangen wir mal an. Jeder Egerländer hat einen Fahrradständer, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Weichensteller hat einen Most im Keller, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Der hat nix, der hat nix. Die Frau von Fabrikanten hat einen Diamanten, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jede Tippmamsell hat ein Schreibgestell, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Der hat nix, der hat nix. Jeder Leichtmatrose hat was in der Hose, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jede Kessebiene hat eine süße Miene, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Der hat nix, der hat nix. Jeder Indianer hat einen Persianer, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jedes Mannequin hat ein Riechparfüm, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Der hat nix, der hat nix. Jeder Südfranzose hat eine Unterhose, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Schwarzwurstjäger hat einen Kofferträger, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Der hat nix, der hat nix. Jeder Eskimo hat ein Wasserklo, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Jazztrompeter hat einen Totenneger, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Der hat nix, der hat nix. Jeder Eseltreiber hat einen Kugelschreiber, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Zulu-Neger hat einen Bettvorleger, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Der hat nix, der hat nix. Jeder Menschenfresser hat ein Taschenmesser, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Kongo-Neger hat einen Hosenträger, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Der hat nix, der hat nix. Jeder Bundesdeutsche hat hier seine Pleite, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. aber unser einer, der hat nix. Jeder grünen Wähler hat einen Geigerzähler, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix, der hat nix, der hat nix. Unsere bunte Wehr hat ein Schiefgewehr, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Bayern-Bazi kennt einen Neonazi, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Der hat nix, der hat nix. Jede schwarze Ferkel hat ne Mutti Merkel, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jede rote Blase hat ne Säufernase, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Der hat nix, der hat nix. Ich weiß nicht, ob ihr es hier wisst, aber ich bin ja ein großer Freund von deutschen Schlagern und viele Schlager kommen aus der wirklichen, authentischen Volksmusik. Ich bringe euch ein Beispiel, das nächste ist ein schönes Beispiel. Es war im Jahr 1964. Es war ein guter Jahrgang, da wurde ich nämlich geboren, ja. Und 64, ich muss gleich nachdenken, wie alt ist der Rennecke? Sieht man ihm gar nicht an, ja. Aber 64, ja. Ja, ich habe nicht gesagt, 1954, 64, nie älter machen, als ich bin, ja. Und 64 hat man ein altes Liedchen. Wenn der Bock aber nur ein Loch hat, liebe Liesel. Das ist ein Lied aus dem Vogtland und aus dem Arztgebirge rüber. Und das hat das Medium derzeit. Kennt ihr noch genau, das Medium? Ja. Das war, ja, die Alten wissen doch, worum es geht. Wir kennen auch noch McDonalds aus Styroporverpackungen. Ja, das war noch Zeit. Ja, toll war's, ja. Und da gab es doch die zwei Takt der Zapfsäule, da musst du pumpen. Ja, das war noch Zeiten, ja. So, und genau aus der Zeit, ja, ein Loch ist im Eimer. Das handelt über die große Koalition der Bundesrepublik Deutschland, ja. Wir lösen nicht Probleme, wir springen durch Blödheit noch neue dazu. Und wenn wir glauben, man kann irgendeine blöde Sache vielleicht beenden, dann glaubt man nicht, ja, der kommt von irgendwas Neues Merkel her. Das funktioniert, ja. Und das handelt davon, ja. Das Lied heißt, ein Loch ist im Eimer und vielleicht fühlen sich die Alten wie ein bisschen zu Hause, ja. Trotzdem Irrenhaus da draußen, ja. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, ein Loch. Dann stopf es, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Dann stopf es, oh Henry, oh Henry, mach's dicht. Womitten, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto. Womitten, Karl Otto, Karl Otto, womit? Mit Stroh, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Mit Stroh, oh Henry, mit Stroh. Das Stroh ist zu lang, Karl Otto, Karl Otto. Das Stroh ist zu lang, Karl Otto, so lang. Dann kürz es, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Dann kürz es, oh Henry, hack's ab. Womitten, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto. Womitten, Karl Otto, Karl Otto, womit? Mit der Axt, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Mit der Axt, oh Henry, mit der Axt. Die Axt ist so stumpf, Karl Otto, Karl Otto. Die Axt ist so stumpf, Karl Otto, so stumpf. Dann scherf sie, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Dann scherf sie, oh Henry, mach sie scharf. Womitten, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto. Womitten, Karl Otto, Karl Otto, womit? Mit Stein, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Mit Stein, oh Henry, mit Stein. Der Stein ist so trocken, Karl Otto, Karl Otto. Der Stein ist so trocken, Karl Otto, so trocken. Holm Wasser, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Holm Wasser, oh Henry, hol Wasser. Womitten, Karl Otto, Karl Otto, Karl Otto. Womitten, Karl Otto, Karl Otto, womit? Nimm Eimer, oh Henry, oh Henry, oh Henry. Nimm Eimer, oh Henry, mit dem Eimer. Klar, was jetzt kommt, muss da logisch. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, ein Loch. Alla ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Alla ist im Eimer, Karl Otto, hallo. Liebe Freunde, bevor jetzt gleich alle flüchten, zwei Lieder noch und dann seid ihr entlassen aus der lustigen Runde, denn ich weiß, wir steigern das Bruttosozialprodukt und es gibt auch nach dem heutigen Abend wieder einen Morgen. Trotz CSU, CDU, Merkel und Wahnsinn, ja. Und darum, dann mir zwei möchte ich euch damit auf den Weg geben. Das nächste Lied habe ich mir kurz noch ausgeliehen. Das sollte vielleicht besser auch nicht veröffentlicht werden, ja, weil es könnte vielleicht gehen wir richtig gebrauchen, das weiß ich aber nicht, ja. So, aber es drückt etwas wunderschön aus. Und darum habe ich es mitgebracht. Das könnte eigentlich die Hymne teilweise von etlichen AfD-Lern geworden sein, ja. Und es stammt von einem deutschen Schlagersänger, der auch jetzt noch aktiv ist. Und spricht, glaube ich, so etlichen Spießern richtig aus dem Herzen. Und er meint das mehr ironisch. Und immer, wenn ich mal wieder einen Arschtritt bekomme für das, was ich sage oder singe, was man so tut den ganzen Tag, und man sich fragt, für wen machst du das hier eigentlich alles? Ich sehe kein Dankeschön dafür. Und dann fällt mir das Lied wieder ein. Nur wer unauffällig lebt, der lebt gemütlich. Nur wer unauffällig lebt, lebt wirklich gut. Nur wer unauffällig lebt, ja, der lebt friedlich. Darum lebe ich so unauffällig gut. Darum lebe ich so unauffällig gut. Bist du immer geradeaus, etwas nicht gut mit dir aus? Denn du störst die Ruhe und auch die Kultur. Sei schön brav und hält schön still, wie die Mehrheit es so will. Denn das ist nun mal die menschliche Natur. Steck den Kopf nicht so weit raus, bleib in deinem Schneckenhaus. Denn da bist du sicher, dir kann nichts geschehen. Nur wer unauffällig lebt, der lebt gemütlich. Nur wer unauffällig lebt, lebt wirklich gut. Nur wer unauffällig lebt, ja, der lebt friedlich. Darum lebt er sich so unauffällig gut. Darum lebt er sich so unauffällig gut. Sagst du mal einen blöden Satz, mach den Mainstream auf dich Hass, denn da bist du ganz schnell draußen, draußen vor. Denn der Gutmensch merkt es dir, hat dich ganz schon im Visier, und dann sagt er streng, das war ein Eigentor. Sei schön brav und halt schön still, wie die Mehrheit es so will, denn das ist nun mal die menschliche Natur. Nur wer unauffällig lebt, der lebt gemütlich. Nur wer unauffällig lebt, lebt wirklich gut. Nur wer unauffällig lebt, der lebt friedlich. Darum lebt er sich so unauffällig gut. Darum lebt er sich so unauffällig gut. Die Moral von der Geschichte sieht man nur bei hellem Licht, denn jeder hat nun mal die Qual der Wahl. Entscheide ich mich hier für Verstecken oder lieber doch anecken, das verändert meine Lage kolossal. Soll ich mich ein bisschen wehren, hin und wieder mal beschweren, oder ist das mir am Ende scheißegal? Nur wer unauffällig lebt, ja, der lebt gemütlich. Nur wer unauffällig lebt, lebt wirklich gut. Nur wer unauffällig lebt, ja, der lebt friedlich. Darum lebt er sich so unauffällig gut. Darum lebt es sich als Spießer friedlich gut und doof. Ja. Lieben, damit kommen wir nun in die Schlussrunde, denn es geht hart auf 10 Uhr zu. Ja, sehe ich das richtig? Ja. Und darum dachte ich mir, bevor wir nur auseinandergehen, ich weiß, es ist nicht der Faschingsdienstag, aber das macht ja nichts. Für die, die was zu trinken haben, Peter gehört dazu, wenn uns das letzte bisschen Reinheit, was wir noch in Deutschland haben dürfen, das Reinheitsgebot, das macht noch Mut. Ja. Wie gut das Jahr 15 und 16 uns erhalten geblieben ist. Ja. Trotz Racki geht das immer noch. Ja. Und darum möchte ich mit euch noch mal kurz anstoßen, wenn die was haben. Nehmen, machen wir den deutschen Biergruß. Das ist ähnlich wie der deutsche Gruß, nur dass die Hände ein Glas umfassen. Und das ist zurzeit nicht verboten. Ja? Der deutsche Biergruß. Auf Augenhöhe, ja, schön halten, schönen Arm gestreckt halten. Ja, nicht so durchhängen hier, so ein bisschen Männlichkeit bitte. Ja, genau. Nicht ganz so hoch, etwas tiefer. Ja, nicht ganz so tief. Augenhöhe, genau, ja, genau. So muss das sein. Und wir stoßen an mit ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. 21, 22 Handgranate wohl sein. Norok, Norok. Norok ist rumänisch und heißt Prost. Na wunderbar, also was man hier alles in Saarbrücken lernen kann. Fürs Leben. Fürs Leben, ihr geht nicht. Ja. So, und darum, liebe Freunde, wir enden jetzt noch einmal gemeinsam mit einer schönen Hymne. Wir singen jetzt Lied der Deutschen. Wir singen zum Abschluss nochmal das Lied der Saarländer. Und zwar das schöne Liedchen von Deutsch ist die Saar. Ja? Also Glück auf wäre eigentlich besser, weil da spricht man das Jungvolk ja an bei Deutsch ist die Saar. Aber wenn ich so Harry sehe, der, wie sagt er so schön, man ist immer so jung, wie man sich fühlt. Und so wie ich Harry sehe, mir da glaubt immer noch ein Klapperstorch. Ja, ist also unglaublich. Ja? So. Und zum Rauschmiss gibt es noch einen kleinen Witz. Ja? Deutsch ist die Saar, Deutsch im Mörder, und Deutsch ist unser Schlossstrand, und geb ich Deutsch mein Heimatland, mein Heimatland, mein Heimatland. Reicht euch die Hand, schlinget ein Band, um junges Volk, das Deutsch sich nennt, in dem die heiße Sehnsucht brennt, die Sehnsucht brennt, die Sehnsucht brennt. Ihr Himmel hört, Jungs auf euch schwört, so lasset uns in den Himmel schreien. Wir wollen niemals Knechte sein, wir wollen ewig Deutsche sein. Ja, verabschieden möchte ich mich gern mit zwei Witzen. Wie sagt der Peter Marx, der nun der letzte Getreue des Glaubens unserer Partei ist, ja. Und selbst er verzweifelt langsam an der katholischen Kirche. So, und dachte ich mir, da muss dann Peter mal einen katholischen Witz mitbringen. Das baut ihn wieder auf, damit er im Wahlkampf ganz raus reingehen kann, ja. Und also im Himmel, ja, läuft alles wie geschmiert. Und dann sagt der liebe Gott, wisst ihr was, meine Freunde, ich gebe euch mal Betriebsausflug. Ihr könnt alle mal auf die Erde mal einen Tag drauf machen, wie wäre das? Wo soll es denn hingehen? Und man schlägt vor, ach, das wäre eine tolle Sache, wie wäre es denn mit Bethlehem? Und da sagt erstmal Maria und Josef, oh, haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, ja, da gab es einen bösen König und so, nee, wollen wir nicht hin. Gut, geht's nicht hin. Ah, wie wäre es denn Golgatha? Ja, da haben wir auch tolle, nee, genau, sagt Jesus, oh, wie ganz schlechte Erfahrungen, und da hat man die Arme weh, machen wir auch nicht, nee, wollen wir auch nicht hin. Ah, wo können wir denn sagen, ah, wie wäre es mit dem Vatikan? Ja, sagt der Heilige Geist, prima, da war ich noch nie. So, aber enden möchte ich mit einem politischen, korrekt, inkorrekten Witz, ja, was uns alle wieder vereinigt, ja, und Ja, also ich habe letztes Jahr einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Das ist kein Witz. Und den habe ich überlebt. Aber mit etlichen Blessuren habe ich noch viel mit zu tun. Ja? Ich habe einen dritten Geburtstag geschenkt bekommen. Und vor kurzem bin ich wieder an der Unfallstelle vorbeigekommen. Da war ein Stau. Das war also von Leipzig kommend Richtung Hof fahrend auf der Autobahn 9. Ja? Und vor der Ausfahrt Schleiz gab es einen unglaublichen Stall. Und nichts gehen wir nach vorne, nach hinten. Ja? Und da stehen wir 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde, eine halbe Stunde. Und nichts bewegt sich. Plötzlich Unruhe auf der Straße. Überspringen Leute rum, denke ich mal, hoch, Futschi-LKW, vielleicht umgestürzt, schlüpfen sie jetzt alle, ja? Da ist einfach passiert alles plötzlich, ja? Und plötzlich macht einer, bleibt an mir an der Tür und ich mach die Scheibe runter. Was, haben Sie schon gehört? Haben Sie schon gehört? Sag ich, um Gottes Willen, was denn? Die Frau Bundeskanzler wurde entführt. Oh, ich sag, das ist ja grausam, ja, schrecklich, ja? Die Entführer fordern 10 Millionen Euro Lösegeld oder sie wird verbrannt. Sag ich, das ist ja grausam, aber was machen Sie? Ja, wir sammeln schon mal. Ich hole mir Geldbeutel schon raus, na gut, ich will nicht abseits stehen, man gehört irgendwie dazugehören. Ja, was geben dir die anderen? Ja, so 2-3 Liter gibt ja jeder. Ja. Freunde, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und denkt daran, es könnte schlimmer kommen, als in Saarbrücken zu leben, man könnte in Hofener Saale leben. Dankeschön.